Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht, heute Nacht, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ich freue mich drauf, wenn ihr anruft. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer, Michael, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja, Michael, grüß dich. Ja, um was geht's? Mein Thema ist der Gefühlsausbruch von Verona Feldbusch heute bei Johannes B. Kerner. Das heißt, du hast es gesehen? Ich habe es gesehen. Wir haben es, glaube ich, alle gesehen. Wir standen hier in der Redaktion mit vielen Kollegen um den Fernsehapparat herum und haben gebannt uns die Sendung angeschaut, vor allen Dingen die Situation, als Verona dann geweint hat. Ja. Wie hast du es denn empfunden? Also ich fand, es war nicht gespielt. Böse Zungen unterstellen es ihr jetzt schon, ne? Dass es gespielt ist. Nein, dass es ein PR-Gag war für ihre neue Sendung, dass sie Dieter Bohlen nochmal einen auswischen wollte. Ja, glaube ich nicht. Also sie wollte ja eigentlich gar nicht, also darüber reden, um diese Schlammschlacht nicht fortzuführen. Mhm. Also sie wollte wirklich nicht darüber reden. Nun könnte man ja sagen, dass das vielleicht ganz perfide ist, zu sagen, ich will eigentlich nicht drüber reden, aber es dann doch irgendwie dahin kommen zu lassen. Ja, ich glaube aber auch, dass der Dieter Bohlen das irgendwie so ein bisschen, ja, er hat ja noch vorne, also der Johannes B. Kerner, der hat ja vorher vorgelesen, dass der Dieter Bohlen ein Interview gegeben hat. Vor einer Woche, kürzlich, ne? Vor einer Woche, genau. Wo er gesagt hat, ich habe Verona nicht geschlagen. Genau. Somit ist das Thema noch aktuell geworden durch seine Aussage. Genau. Herr Michael, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, dass ich ihr das auch glaube. Ich glaube ihr das. Und mich hat es schon auch bewegt gerade, als ich das gesehen habe. Und sie hat mir sehr leid getan. Ja. Und dann fand ich es das Schlimme. Ich habe also heute Stefan Raab geguckt. Mhm. Normalerweise sollte ja die Verona heute zu Stefan kommen, in die Sendung. Das war geplant, ja, ich weiß. Ja. Das war geplant und stattdessen holt der Herr Raab einfach den Dieter Bohlen in die Sendung. So, und das habe ich nicht gesehen. Was hat Dieter Bohlen denn bei Stefan Raab gesagt heute? Ja, er hat sich also auch darüber lustig gemacht, über den Gefühlsausbruch von Verona. Mhm. Den er ja noch gar nicht gesehen hat, weil Kerner ja viel später gesendet wurde. Ja, aber es ging durch die Zeitung, ne? Es ging durch die Zeitung, genau. Und man hat auch bei Exklusiv nochmal ein Interview mit ihm geführt. Mhm, und also sowohl der Herr Raab als auch der Herr Bohlen hat sich dann also wirklich darüber lustig gemacht. Und so. Herr Bohlen hat halt nochmal gesagt, ich habe Verona nicht geschlagen. Jetzt stehen wir als Zuschauer, als Nation da und wissen nicht, wem wir glauben sollen. Wem glaubst du? Also ich glaube eindeutig der Verona. Ja. Also ich glaube, das war echt nicht gespielt. Ja. Also, ich bin nun auch sehr befangen, weil ich sie ja sehr mag, grundsätzlich. Aber ich bin, eigentlich muss ich auch ganz klar sagen, ich glaube ihr das so auch absolut, was sie da gesagt hat, und stehe auf ihrer Seite. Vor allem, man hat ja gemerkt, dass da irgendwo was tief drin war, dass das dann auf einmal hochgekommen ist. Ja. Als er dann es entwickelte sich so langsam, ne, das Gespräch. Und man merkte, ihr Gesicht wurde irgendwie ernster und es gab so eine Situation so ein paar Minuten vorher, wo sie schon so ein bisschen schluckte einmal und da dachte ich schon, oje, jetzt passiert's. Dann hat sie sich wieder gefangen und dann passiert es irgendwann. Ja, genau. Also ich fand das also wirklich unglaublich, also dass dann jetzt, also wirklich, dass der Dieter Bohlen da wirklich darauf schimpft, ich habe sie nicht geschlagen. Mhm. Vor allem, man hat ja damals auch die Bilder in den Zeitungen gesehen, wie sie aussah im Gesicht und alles. Ich meine, sie hat natürlich ein schlagendes Argument. Es gibt ärztliche Atteste oder ärztliche Unterlagen, Dokumente. Ja, genau. Ne? Der Dieter Bohlen da erzählt da noch voll, das wäre geschminkt. Mhm. Also ich finde das echt nicht in Ordnung, was da so gemacht wird. Also ich glaube, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Morgen tritt Dieter Bohlen ja bei Johannes B. Kerner auf und wird seine Version darstellen. Ich bin mal gespannt. Aber ich glaube auch, dass so die meisten Leute auf ihrer Seite sein werden. Auch die sie vielleicht nicht so sehr mögen. Vor allem, ich habe mich darüber geärgert, dass der Stefan Raab einfach so einen Nutzen draus sieht. Mhm. Und der Dieter Bohlen, der freut sich natürlich, dass er wieder erzählen kann, ich war es nicht und so weiter und so fort. Ich meine, jemand beschädigt ja schon so ein bisschen seine Glaubwürdigkeit. Jemand, der so lange mit Nadel zusammen sein kann, ne? Ja, genau. Dagegen ist er der Freund von Verona, ein sehr sympathischer junger Mann. Ja, genau. Also ich finde den Franjo auch ganz nett. Gut, eine Aussage von Michael pro Verona Feldbusch. Ich danke für deinen Anruf. Alles klar, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Zwischendurch ein wenig Post. Eine Mail habe ich bekommen und da lese ich: Hallo Domian und Team. Sensationelle Sendung, ultimativ, um einem schlaflose kurzweilige Nächte zu versüßen. Wir, in Klammern zwei Net-Junkies aus Korschenbruch, sind zwar nicht reich, und damit ist der Bezug hergestellt zur gestrigen Sendung, sind zwar nicht reich, aber dafür umso glücklicher. Mach weiter so und bleibt wie ihr seid. Alex, Sektor und Hannibal. Nun hatte ich ja gestern, falls ihr dabei wart, die große Ehre, mit einer leibhaftigen, prominenten Fürstin hier zu reden, zu dem Thema reich und unglücklich. Und wir alle haben gemutmaßt, wer ist es denn nun? Und die Fürstin hat uns ja so einen kleinen Hinweis gegeben, dass ihr Name mit E anfängt. Und eine treue Zuhörerin, wie hier bei mir steht, schreibt: Hallo Domian, du hattest gestern die Ehre mit der Fürstin Esterhazy. Das meint eine treue Zuhörerin. Vielleicht. Dann ein Brief, über den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ganz schlicht nur ein paar Zeilen mit der Schreibmaschine geschrieben und dann aber mit Hand unterschrieben. Lieber Domian, als 90-jährige Frau sehe ich noch heute täglich Ihr Programm. Es ist mir wie ein Fenster zur Welt. Ich danke dafür. Ihre Theresa Sauer aus Frankfurt am Main. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Theresa, schöne Grüße nach Frankfurt an dich. Ich hoffe, dass du heute Abend auch dabei bist. Sehr nett, dass du geschrieben hast und sehr nett, dass du bei uns bist. Jetzt machen wir weiter. Wir machen weiter mit Marilla. Und Marilla ist 36 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Marilla. Was ist dein Thema? Ja, bevor ich mit meinem Thema anfange, möchte ich Hochachtung für deine Sendung und für dein Thema. Danke. Mein Thema ist Liebeskummer. Liebeskummer. Marilla hat Liebeskummer. Ja. Was ist geschehen? Also ich bin 19 Jahre verheiratet. total verliebt in meinen Mann. Immer noch, nach 19 Jahren. Immer noch, ja. Grandios, hat man auch nicht oft, ne, sowas. Nein. Kinder, ja, habt ihr Kinder? Vor 5 Jahren hat mir mein Mann vorgeschlagen, ins Swingerclub zu gehen. Ich hatte gerade gefragt, habt ihr Kinder auch? Ich habe ein Kind, ist aber schon erwachsen. Das ist aber nicht euer Kind, das ist ein Kind. Doch. Nein, euer unser Kind. Kind. Du sagst, ich habe ein Kind. Ich hatte gefragt, habt ihr ein Kind? Nee, ist 18 Jahre alt. Ah ja. So, vor 5 Jahren hat er vorgeschlagen, in einen Swingerclub zu gehen. So ist es. Und es lief eigentlich alles normal und war kein Problem. Und vor einem halben Jahr haben wir ein Pärchen kennengelernt und da habe ich so einen Eindruck, beziehungsweise hat mir auch mein Mann deutlich gezeigt, dass er sich verliebt hat. In die Frau? In die Frau. Und der Mann in mich. Und der Mann in dich? Ja. Aber du nicht in den Mann? Nein. Trefft ihr dieses Pärchen immer nur im Swingerclub oder auch privat? Nein, nur privat. Nur privat? Also wir haben uns einmal im Swingerclub kennengelernt. Und dann haben wir uns bis jetzt nur privat getroffen. Zu regelmäßig. Wie trefft ihr euch denn privat? Esst ihr nur Kuchen und trinkt Kaffee? Oder nein. Geht's auch also zur Sache? Immer mit ganzer Nacht verbunden. Also, es ist immer Gruppensex angesagt? Nein. Nein? Getrennt. Gut, aber ihr habt Sex zu viert in einem Raum? Nein. Auch nicht? Nee. Ach so. Mhm. Also die beiden schlafen im Gästezimmer? Ja, so ungefähr. Und ihr im Schlafzimmer. Also erotisch läuft ja gar nichts zwischen euch. Nein. Also nicht in Vierpack. Ja. Also der Mann schläft mit mir und mein Mann dann mit der Frau. Ach so, also sexuell läuft schon was, aber nach klaren Regeln. Du schläfst dann schon mal mit dem Mann von diesem Pärchen? Und ja, aber das gefällt mir nicht so. Dein Mann, wie geht denn das dann, wenn du mit dem Mann schläfst? Wo schläfst du dann mit dem Mann und wo sind die anderen beiden währenddessen? Ja, Ja, das ist unterschiedlich. Also die haben ein Haus, wir treffen uns nur bei denen. Bei uns zu Hause ist es nicht möglich, weil unsere Tochter zu Hause ist. Na gut, also ihr trefft euch jetzt bei denen im Haus. Und jetzt soll dieser Partnertausch stattfinden. Passiert das dann gleichzeitig, dass du mit dem Typ in einem Raum bist und es da mit ihm machst und dein Mann mit der Frau in einem anderen Zimmer? Ja, wir fangen schon so an, aber irgendwie ist das dann, dass wir uns trennen. Ne? Also die beiden gehen dann entweder nach oben oder nach unten und wir bleiben da im Gästezimmer oder... Aha, also danach geht dann wieder jedes Pärchen zu seinem Partner. Ja. So ist es. Jetzt habe ich das verstanden. Mann, ja, nicht zu seinem Partner, also zu dem fremden Partner. Ach, also doch. Also ja, du musst mir das schon richtig erklären. Also nochmal ganz für Dove. Ihr fahrt, du mit deinem Mann fährst zu dem befreundeten Pärchen. Ja. So, dann hast du Sex mit dem Mann. Mit dem anderen Mann, mit dem anderen, und mein Mann mit der anderen Frau. So, und die Nacht verbringt ihr dann in welcher Konstellation zu miteinander? Also nee, nachher gehen wir dann schlafen, weil wir haben zwei Kinder, also wir müssen morgens aufstehen, der ganz normale, ne? Ich verstehe, also danach gehst du doch wieder zu deinem Mann und er zu seiner Frau. So, und die Grundproblematik, dass die beiden Männer sich verliebt haben. Ja. Dein Mann in die Frau. In diese Frau. Der Typ. Und der Mann in dich. In mich. Du hast dich aber nicht in den Mann verliebt? Nein. Und wie ist es mit der anderen Frau? Hat die sich in deinen Mann verliebt? Ich glaube nicht. Hast du sie also ich habe so einen Eindruck, die hat sehr guten Sex mit meinem Mann und ihr gefällt das, aber die hat sich nicht verliebt. Und mein Mann macht Vergleiche, das ist eine Frau, die total anders ist als ich. Mhm. Also ich bin so ein typisches Weibchen, wenn man das so sagen kann. Und sie ist eher ein bisschen maskuliner oder ein bisschen und die dumm, Frau ist eben, sie ist maskulin. Ja. Weiß denn diese Frau, dass dein Mann sich in die verliebt hat? Ja. Die weiß das. Mhm. Und hat dein Mann es dir auch so ganz offen schon gesagt? Mhm. Und das geht jetzt so ein paar Monate. Geht ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Seit Januar. Mhm. Ja. Ist es denn so, dass das eure Ehe schon richtig gefährdet oder zumindest, dass die Situation sehr gespannt ist in der Ehe? Ja. Mhm. Ihr habt aber noch nie zu viert miteinander darüber geredet. Doch. Also ich bin vor einem Monat eskaliert, also habe ich gesagt, das gefällt mir nicht mehr so, wie es ist. Und wenn wir Single sind, dann sollen wir das so auch sehen, also nur Sex. Mhm. Aber da dürfen keine Gefühle. Und wie haben die anderen darauf reagiert? Irgendwie doof. Was heißt das? Also irgendwie bin ich nicht verstanden worden, ne? So kompliziert ist die Aussage ja nun nicht. Wie reagiert denn der andere Mann darauf, dass du nicht in ihn verliebt bist? Ja, der meint also, das war dann jetzt nur Ficken und nur Bumsen und Entschuldigung für Ausdrücke. Aber so hat er es gesagt. Ne? Du gibst es ja nur wieder, was er gesagt hat. Ja. Und das kann doch nicht sein, da mussten doch Gefühle dabei sein. Ich hab dich doch lieb und... Ja. Würde das denn bedeuten, dass dein Mann bereit wäre, dich sogar zu verlassen? Nein, das nicht. Ach so, was bedeutet das? Nicht. Mein Mann würde mich nie verlassen, aber ich sehe, dass er mir sehr fremd ist. Mhm. Aber was bedeutet das jetzt genau, dass er verliebt ist in diese Frau? Er ist dir fremd. Welche Konsequenzen würde das denn sonst noch haben? Also im Bett ist nicht mehr so, wie früher war. Ach so. Der ist mit mir früher ganz anders umgegangen wie jetzt. Mhm. Und der macht Vergleiche. Mhm. Also wie gesagt, die Frau ist sehr... Ja, und die Spielregeln sind ja verletzt worden. Du hast dich ja vermutlich auch nur darauf eingelassen, so wie du es gerade gesagt hast. Das ist eine reine Sexgeschichte und die Gefühle, die bleiben in der Ehe, in der gemeinsamen Partnerschaft. Das meine ich. Ich möchte auch meinen Mann, so wie das früher war, so möchte ich den... So, jetzt ist natürlich die Frage, wie du damit umgehst und wie du jetzt darauf reagierst. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja sagen, ich will das Ganze nicht mehr, weil es mich zu sehr belastet. Ja. Zum Beispiel. Aber das ist mein Problem, weil ich habe versucht, mit meinem Mann darüber zu reden und der reagiert aggressiv. Mhm. Also für den ist du zerstört was, was mir gefällt und ja, dann kannst du, dann kannst du aber erwidern, du zerstörst auch etwas, was mir gefällt, nämlich du zerstörst die Harmonie in unserer Ehe, wenn du das machst. Ja, was ist dir wichtiger? Ist dir wichtiger die andere Frau oder ist dir unsere Ehe wichtiger? Ja, das kann er aber nicht verstehen. Ja, das wird er aber allmählich dann mal verstehen müssen und sich zwingen müssen, das zu verstehen, wenn er merkt, wie ernst es dir ist. Gab es denn in der letzten Zeit kürzlich noch solche Treffen und auch so sexuelle Kontakte miteinander? Wieder? Gab es in der letzten Zeit Treffen und sexuelle Kontakte ja, miteinander? Ja, natürlich, wir haben regelmäßig. Wann jetzt war ist eineinhalb Woche ist, Pause, weil die in Urlaub sind. Ja. Dann verstehe ich aber wirklich nicht, Marilla, dass du das mitmachst, wenn dir das alles so gegen den Strich geht. Was ist denn da schön für dich, der andere Mann gar macht? Nicht. Ja eben, warum machst du das denn dann? Schäle dich das sofort? Mann zu lieben. Ja, aber hör mal. Na, hör mal. Also das ist das allererste an deiner Stelle, was ich machen würde, jetzt sagen. Nein, da ist jetzt erstmal Schluss. Jetzt muss erstmal ja, eine Klärung. Hab ich doch versucht. Dann. Ja, dann mach es doch nicht. Haben wir jetzt hier schon Krach? Ja, dann geh doch nicht mit hin. Ist doch ganz einfach. Ja. Ja, ich habe auch versucht irgendwie. Na, du musst auch jetzt mal ein bisschen auf deinen Standpunkt beharren und nicht dann wieder wie eine Pusteblume umfallen, wenn man dir eine andere Meinung sagt. Du musst das jetzt auch dann durchziehen. Ja, irgendwie. Und wenn es nicht funktioniert, dass du keinen Zugang zu ihm findest, vielleicht wäre es ganz gut, wenn ihr ein, zweimal mal zu einer Eheberatung gehen würdet mit dem Problem, dass ein neutraler das Mensch... kann ich mit meinem Mann, glaube ich, nicht. Gut, dann das kannst... Das würde er nicht verstehen. Okay, aber dann kannst du sagen, lieber Mann, ich habe da große emotionale Probleme mit. Ich möchte das im Moment nicht machen. Akzeptiere das bitte. Ja, knallhart. Das hatte ich schon so oft versucht. Ja, warum gehst du und fährst du dann mit dahin? Ja, irgendwie, weil ich möchte eine Harmonie zu Hause haben. Ja, aber doch nicht, indem du gegen deine Gefühle arbeitest und handelst. Ja, das stimmt. Also ich mache alles gegen meine Gefühle. So, und das ist genau der ganz große Fehler, Marilla. Ich weiß. So, und da musst du jetzt, das ist der allererste Schritt, dass du da jetzt eine andere Gangart einlegst. Hör mal, Domian, mein Mann habe ich mal gesagt, das geht nicht mehr. Mhm. Und ich sag, du bist nicht mehr so, wie du früher warst. Mhm. Da hat er zu mir gesagt, ja okay, möchtest du, dass ich dir jeden Tag, Schatz, ich liebe dich sage? Mhm. Sag ich, aber ich fühle nicht so. Gut, dann ist vielleicht auch grundsätzlich mit eurer Beziehung was nicht in Ordnung. Das war Marilla, ein Schlag ins Gesicht. Jetzt reden wir, besteht die Gefahr, dass wir im Kreis reden, weil ich dir eigentlich nur diese eine Sache so von meiner Seite, von meiner Meinung aus sagen kann. Mach es erstmal nicht mit und mache ihm klar, dass sich das so sehr verletzt. Und dann musst du auch weitersehen, wie eure Beziehung ist, ob er sehr noch an dir interessiert ist. Möchtest du vielleicht ein paar Worte mit meiner Psychologin reden? Ja, gerne. Dann machen wir das. Du legst auf und Elke ruft dich an. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ciao. Heike, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Heike. Dein Thema. Mein Thema. Ich möchte erstmal wie meine Vorgängerin mich erstmal anschließen und erstmal sagen, dass ich deine Sendung und auch dein Team ganz klasse finde. Vielen Dank. Sehr nett. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich persönlich auch mal hier anrufe und auch mal ein Problem hier äußere. Ja. Um was geht's denn? Mein Problem ist mein Bruder. Ich habe den Kontakt zu meinem Bruder beendet. Mhm. Weil er in meinem Leben so viele Dinge mit mir angestellt hat, die ich ihm nicht verzeihen kann. Und er hat jetzt auch mittlerweile Krebs, das dritte Mal jetzt. Wie alt ist dein Bruder? Er ist 45. Ja. Was hat denn er für Dinge mit dir angestellt, die du ihm nicht verzeihen kannst eigentlich? Es fing eigentlich an, schon damals als Kind. Ich kann ja nicht sagen, warum, weshalb er immer so sadistische Gedanken gehabt hat, aber ob er jetzt einen Schürhaken im Feuer heiß gemacht hat und hat das meinem Bruder ins Fleisch gebrannt oder diese schönen sexuellen Spielchen, wie man sie sich vielleicht als Doktorspielchen vorstellen kann, die er dann bei mir gemacht hat. Aber dir hat er das nicht ins Fleisch gebrannt? Nein, mir sondern nicht. Sondern dem anderen Bruder? Meinen anderen Bruder. Mhm. Und aber sexuelle Spielchen mit dir getrieben? Ja, richtig. Da warst du wie alt? Ich muss da so ungefähr, also richtig wahrgenommen habe ich das eigentlich, glaube ich, so ab 5, 6. Und meine Mutter hat dann irgendwann mal entdeckt, dass er eben halt mal mehr wollte als nur die Spielchen, kam gerade da so in das Zimmer rein und hatte dann auch für sich entschlossen, dass das keinen Sinn mehr hat, dass er in unserer Gemeinschaft lebt. Und dann kam er im Heim und ist dann im Heim groß geworden und kam dann aber eigentlich nochmal so als 17-Jähriger zu uns zurück. Mhm. Und da war aber auch Alkohol und Kriminalität und das war so wirklich so an der Tagesordnung, dass meine Mutter ihn dann mit 18 endgültig rausgeschmissen hat. Und von dem Tag an versucht er halt immer an mir irgendwo, sag ich jetzt mal, er muss ja eigentlich das schlechte Gewissen haben, nicht ich, aber er versucht mir immer das schlechte Gewissen einzubringen. Das heißt, obwohl er damals aus dem Haus rausgeschmissen wurde, hattet ihr weiter Kontakt bis heute? Ja, bis meine Mutter eigentlich gestorben ist, vor 10 Jahren. Mhm. Und er versucht immer wieder, mich anzurufen und mir immer wieder auch bei Krankenhäusern, wenn er dann wieder mal operiert worden ist, er gibt dann immer grundsätzlich meine Telefonnummer bekannt. Mhm. Und ich habe ihm schon so oft gesagt, lass mich bitte in Ruhe. Dieser Kontakt all die Jahre, war das ausschließlich ein telefonischer Kontakt oder habt ihr euch auch gesehen ab und zu? Wir haben uns ab und zu mal gesehen, wobei ich aber sagen muss, dass ich immer ein schlechtes Gefühl hatte, wenn er bei mir war. Mhm. Ob er neben mir gesessen hat, da kam Angst. Ich habe auch heute noch richtig Angst eigentlich vor ihm und auch die Träume, die ich immer von ihm träume. Und immer, wenn ihr euch getroffen habt, hat er irgendwie versucht, Vorhaltungen zu machen, hat versucht, Druck auf dich auszuüben oder Ähnliches? Er möchte eigentlich schon gerne so, dass, ich sag mal, meine Mutter ist tot und er möchte irgendwo die Familie noch wieder, er möchte wieder reinkommen in unsere Familie und versucht eben halt bei mir eben halt den großen Kontakt zu starten und das ist bei mir vorbei. Ich kann ihm da Also da ist, ganz viel, nicht mehr da ist ganz viel zerbrochen und ganz viel geschehen in der Vergangenheit, dass sich da nichts regenerieren kann zwischen dir und deinem Bruder. Denn ist dein Bruder, sagst du gerade, sehr schwer krank. Ja, also was mich eigentlich immer wieder wundert, ich meine, für dich wird das jetzt vielleicht hart klingen, aber damit ich vielleicht endlich mal meinen Seelenfrieden finde, wünschte ich ihm eigentlich so schnell wie möglich den Tod. Es ist hart, dass ich dir das sage, aber weißt du, ich habe in letzter Zeit so viele Träume von ihm, die Träume, die immer wieder... Er hat Gewalt und entweder bringt er meine Kinder um oder er bringt mich um. Das sind immer Träume, die wo Gewalt immer wieder vorkommt. Mhm. Er hat Krebs, hast du? Er hat Krebs, ja. Was für ein Krebs? Den ersten Krebs, den er gehabt hat, war im Magen. Wir haben den ein Drittel vom Magen weggenommen. Mhm. Und dann hat er einen Darmkrebs gehabt und jetzt vor ein paar Wochen ist er am Mund operiert worden. Da hat er wohl irgendwas im Gaumen- und Kieferbereich gehabt. Mhm. Besuchst du ihn noch? Nein, überhaupt nicht. Möchte ich auch nicht. Woher erfährst du denn überhaupt noch, dass was gemacht wird? Er hat ja jetzt bei der letzten OP, konnte er eigentlich nicht mehr Nahrung zu sich nehmen über den Mund. Er hat dann eine OP wohl am Darm gekriegt. Er soll jetzt eine flüssige Nahrung durch den Darm bekommen. So Art wie, ich weiß nicht, ob das eine Astronautennahrung ist oder so. Und dann hat er ja meine Telefonnummer in dem Krankenhaus angegeben. Aber das ist ja nur für den Notfall. Aber dennoch haben die dich angerufen und haben dir das erzählt. Ja, die haben mich deshalb angerufen, weil da wohl einer war, der sich mit seiner Ernährung auseinandersetzen muss, um ihm weiter zu erklären, wie er sich mit dieser Ernährung auseinanderzusetzen hat. Und der hat sich dann halt mit mir in Verbindung gesetzt. Verstehe. Das ist natürlich schon heftig und krass, wenn die Schwester sagt, ich wünsche eigentlich meinem Bruder den Tod, weil er mir so viel Leid angetan hat und weil er mein Leben bestimmt bis heute und bis in meine Träume hinein, dass ich meinen Frieden fände, wenn er gestorben ist. So ist es, ne? Ja, es ist hart, ich weiß. Für Außenstehende ist das auch total hart, aber... Weißt du, ich bin auch in der Kirche eigentlich unheimlich engagiert und habe da eigentlich auch einen guten Draht zu unserem Pater, aber die sagen dann auch immer, man muss verzeihen können, aber ich kann da nicht verzeihen. Da sind so viele Dinge, die in dem Leben passiert sind. Auch manchmal denke ich, auch meine kaputten Beziehungen, die ich erlebt habe, führe ich auf meinen Bruder zurück. Ich will dir mal was sagen, Heike. Ich so ganz konkret nicht, aber in den Grundzügen glaube ich, dass ich das verstehen kann, was du sagst. Ich glaube auch, dass ich bin auch ein Mensch, der unter Umständen vielleicht auch nicht alles verzeihen kann, was ihm angetan wurde. Und ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass man vielleicht in eine Situation geraten ist, wie du das jetzt bist, dass man sogar zu einer solchen schlimmen Aussage kommt, nach außen hin schlimm klingenden Aussage, ich wünsche jemandem den Tod, weil er mir so viel Leid zugefügt hat. Meine Freunde aus dem Freundeskreis, die ihn nun auch kennen und die wissen ja nun auch, was er, ich sag mal, was er vom Typ ist und die sagen also auch, Heike, ich kann dich auch verstehen, aber weißt du, wenn du das deinen Außenstehenden erzählst, so wie ich dir das jetzt erzähle, dann denke ich immer, mein Gott, was müssen die Leute von mir denken? Die denken bestimmt auch, was ist das, eine kaltherzige Schwester? Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ganz, ich glaube, dass ganz viele Leute, wenn sie wirklich ehrlich sind, auch fähig wären oder sogar fähig sind zu solchen Gefühlen. Und man sagt das natürlich nicht, weil das so verpönt ist. Aber wenn das Gefühl nun mal so tief ist bei dir und so begründet auch, du sagst das ja nicht leichtfertig, das hat ja eine Geschichte, eine lange Geschichte in deiner Biografie, möchte ich das nicht verurteilen. Ich möchte das nicht verurteilen, also ich kann das nicht verurteilen, nein, nein. Das Schlimme ist nur eben halt, dass ich einfach nicht, weiß ich nicht, ein paar Tage bin ich guter Stimmung, dann kommt wieder von ihm ein Anruf. Meine Freundin hat dann auch gesagt, dann lass dir doch eine Geheimnummer geben. Da bin ich im Moment auch am Überlegen, ob ich das tun soll, aber er findet immer wieder einen Weg, hier Kontakt aufzunehmen. Ich mir doch einfach, ich habe ihm einen langen Brief geschrieben und habe gesagt, er muss jetzt sein Leben leben, lass mich doch bitte in Ruhe. Aber das akzeptiert er einfach nicht. Aber dieses, so habe ich dich gerade verstanden, hast du ihm ja schon vor langer, langer Zeit gesagt, ne? Dass du nichts mit ihm zu tun haben möchtest. Das hört er gar nicht oder vielleicht will er es auch nicht hören. Ja. Insofern hat das, finde ich, etwas sehr Perfides, was dein Bruder tut. Egal, ob er jetzt schwer krank ist oder nicht, glaube ich, kann man das so sagen. Weil er foltert dich ja quasi. Er übt ja einen ständigen Druck auf dich aus. Und nutzt auch deine Schwäche aus, dass du nicht so knallhart mit ihm umspringen kannst, sondern es immer wieder erduldest. Er sagt auch, wenn er dann im Krankenhaus ist, ja, ich bin jetzt im Krankenhaus, kommst du mich dann besuchen? Der findet das als selbstverständlich, dass ich da hinkommen soll. Er ignoriert vollkommen deinen Wunsch, dass du keinen Kontakt haben möchtest. Nur was kann ich dagegen tun? Was kann ich da am besten gegen tun? Also, ich will immer sagen, nochmal, mach dir kein schlechtes Gewissen darüber, dass du so empfindest, wie du empfindest. Ich finde das schlüssig. Und versuche ganz einfach jetzt so organisatorisch, alltagsmäßig dem entgegenzuwirken. Dann lass dir eine Geheimnummer geben. Dann sag dem Krankenhaus, dass du nicht angerufen werden willst, oder lass dir eine Geheimnummer geben. So hart das jetzt auch ist für den Mann, aber er hat es sich ja selbst auch eingebrockt. Er hätte ja auch viel früher so viel Größe haben können und deinen Wunsch respektieren. Und nicht bis zuletzt dir die Hölle heiß zu machen. Ich glaube, das Allerschwierigste für dich ist, dass du so ein schlechtes Gewissen hast, dass du diese Gefühle hast. Mhm, hab ich auch. Ja, aber die hast du nun mal. Und die sind ja auch begründet. Ich denke dann immer, wenn dann wirklich der Tag X kommt und ich kriege dann den Anruf und kriege dann mitgeteilt, dass er gestorben ist, dann denke ich dann vielleicht auch noch, hättest du vielleicht besser doch mal, wärst du mal hingegangen oder hättest glaub du mal was nicht gemacht? Glaube ich nicht, wie du jetzt redest, dass du das denkst. Vielleicht wirst du irgendwann deinen Frieden mit ihm finden, vielleicht in Jahren erst, auch wenn er schon verstorben ist. Aber ich bin nur gespannt, dass man das mal aufhört. Der lässt mich ja überhaupt nicht mehr los. Ich sag dir jetzt nochmal ganz klar, ich finde das nicht schlimm, dass du so empfindest und dass du ihm den Tod quasi wünschst. Ich verstehe das. Ich kann das verstehen jetzt aus deiner Situation heraus. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest, Heike. Dass sie dir noch ein bisschen beisteht und auch nochmal ihre Sicht der Dinge sagt. Und lass dir ruhig sofort eine andere Nummer geben. Sofort. Also bei allem Respekt vor kranken Menschen und totgeweihten Menschen finde ich, dass du das Recht dazu hast. Finde ich. Er weiß ja auch, wo ich wohne. Er hat die Adresse rausgekriegt. Dann habe ich auch Angst, dass wenn er mich telefonisch nicht mehr erreichen kann, dann wird er vor der Türe stehen. Das hat er auch schon mal gemacht. Gut, aber er ist ja so krank, das geht ja vielleicht gar nicht mehr. Leg mal auf, wir rufen dich, das heißt, Elke ruft dich gleich an. Mhm. Ja, alles, okay. Alles Gute. Danke, Domia. Auf Wiedersehen. Tschüss. Caroline, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Caroline. Ich entschuldige, wenn ich jetzt dich zuerst frage, bevor ich nach deinem Thema frage. Du hast das Gespräch gerade mitgehört. Ja. Wie denkst du darüber? Ich habe es nur teilweise mitgehört. Also ich finde, sie hat das Recht, sich zu distanzieren, weil ich denke, kein schwer, noch so schwer kranker Mensch halt hat das Recht, die Grenzen eines anderen zu überschreiten. Das ist meine Meinung dazu. Das ist schön, dass du sagst, vielleicht hat sie es auch noch mitgehört, weil ich glaube, das tut der Heike sehr gut, von außen, auch von Fremden, so eine Meinung zu hören, weil sie so ein sehr schlechtes Gewissen hat. Mhm. Liebe Caroline, jetzt zu dir. Was ist dein Thema? Mein Thema ist folgendes. Ich habe eine weit fortgeschrittene Krebserkrankung mit Knochenmetastasen und Lebermetastasen. Und es ist so, mein Mann hat mich also trotz dieser Krankheit, zumindest muss man das leiser machen, hat mich also trotz dieser Krankheit schwerst malträtiert. Er ist also unter der Woche, lebt er schon in einer anderen Stadt. Und am Wochenende kam er dann und ließ sich bekochen, telefonierte mit seinen Freundinnen und hat mir immer zu verstehen gegeben, mit mir ist ja doch nichts mehr los, ich sterbe ja doch, also seine, ebenso seine Schwiegereltern. Er hat mehrere Freundinnen. Also so, ich sag jetzt mal so Bumsbeziehungen. Mhm. Ich habe das jetzt gar nicht richtig verstanden. Ihr wohnt getrennt? Unter der Woche ja. Lebt er in Halle und ich lebe in Kassel. Mhm. Und ich habe es jetzt vor 2 Wochen geschafft, ihn zu bitten, dass er in Halle bleibt. Dass also am Wochenende nicht zu dir zurückkommt. Mehr zu mir kommt, ja. Hat denn dieses Verhalten angefangen, nachdem du deine schwere Krankheit bekommen hast? Das hat sich so gesteigert. Also je schlechter es mir ging, desto mehr hat er eigentlich auf mich eingehauen. Und es war halt also so, halt, er hat mir dann mal gesagt, ja, ich sollte mich nur nicht einbilden, es könnte mich überhaupt ein Mensch mögen irgendwie. Aber ich müsste sie bezahlen irgendwie. Es war also wirklich ganz schlimm. Oder wenn ich nachts neben ihm lag und habe ganz schwere Schmerzen gehabt, dann musste ich auf die Couch und weil er das nicht ertragen konnte. Wie lange wart ihr verheiratet? Seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt noch verheiratet. Ich wollte mich gerne scheiden lassen, aber das wollte er nicht, weil er dann meine Rente nicht kriegen würde. Und wie lange seid ihr verheiratet? 6 Jahre. 6 Jahre. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon krank? 4 Jahre. 4 Jahre schon. Also ist die Erkrankung jetzt 4 Jahre. War denn die erste Zeit eures Zusammenseins, eurer Beziehung, war das eine gute Zeit? Das war schon eine gute Zeit, ja. Das heißt, du hast diesen Mann geliebt und er hat dich, zumindest hat er so getan, als würde er dich auch Er hat zumindest so getan, aber ich habe dann rausbekommen, dass er mich in dieser guten Zeit auch schon betrogen hat. Mhm. Und zwar, weil, also so ein Wahlspruch von ihm war immer, erst kommt der Sex und dann kommt die Zärtlichkeit. Mhm. Dann hast du ja die letzten Jahre die Hölle hinter dir. So kann man das sagen. Ja. Also mein Schwiegervater hat zu mir gesagt halt irgendwie, also ich sollte doch, bevor ich seinem Sohn irgendwie noch mehr Schwierigkeiten mache, nach Holland fahren, Entschuldigung, und mir eine Giftpille besorgen. Und weswegen ich jetzt eigentlich anrufe, ist, also ich bin halt noch mit einem schon am Trauern halt irgendwie, aber ich würde so gerne noch eine schöne Zeit verleben. Und mache aber immer die Erfahrung, wenn Leute hören, dass ich krank bin, dass das furchtbar erschreckt. Also, du musst dir jetzt nicht vorstellen, ich bin dann bettlägerig. Also wenn ich gute Zeiten habe, dann kann ich also auch schon mal rausgehen in die Disco oder spazieren gehen oder so. Mhm. Und also mein größter Wunsch wäre, nachdem ich mich jetzt von dieser Hölle befreit habe, einfach noch eine schöne Zeit zu verleben, vielleicht einen netten Mann kennenzulernen. Achso, es ist schon die Sehnsucht nach einer Beziehung ist schon da. Ja. Mhm. Und weil ich einfach denke, ich habe das verdient. Mhm. Wie ist denn so wie sind deine Möglichkeiten denn? Hast du Chancen, so Menschen, Männer kennenzulernen? Ich habe keine Möglichkeiten. Ich habe mir einfach jetzt so wie so ein Kleinkind jetzt gedacht, vielleicht hört ja jemand zu heute Abend und hat einfach keine Angst vor Krebs oder vor Tod, weil ich meine, du weißt ja auch nicht, wann du stirbst. Mir kann ja morgen auch ein Dachziegel auf den Kopf fallen und dann ist es halt so, ne? Hast du, geben deine Ärzte dir denn eine Prognose, dass du sagst, ich... Das ist witzig, halt irgendwie vor vier Jahren hat mir der Arzt gesagt, hat die Knochenmetastasen überlebe ich kein Jahr. Mhm. Und jetzt, nachdem die Lebermetastasen dazugekommen sind, sollten es noch 5 Monate sein, aber die habe ich auch überlebt. Also ich habe einfach einen Lebenswillen trotz dieser ganzen Scheißkrankheit. Ne? Jetzt lass mich noch mal ein Stück in deine Vergangenheit gehen, Caroline, und dich nur fragen, weil das gerade ist ein bisschen untergegangen. Dieser Mann behandelt dich seit so vielen Jahren so schlecht, so schlecht, wo einem die Worte fehlen. Wieso hast du nicht früher diese Konsequenz gezogen und hast das gemacht, was du jetzt getan hast? Weil ich habe das geschafft mit einer Kurzzeittherapie. Also ich war einfach abhängig von dem Mann. Mhm. Also ich habe einfach, ich wollte immer, dass der mich liebt und habe immer, also ich habe gesucht halt irgendwie, ja, er behandelt mich so schlecht halt, weil er mit meiner Krankheit nicht umgehen kann. Also ich bin eine Abhängigkeit, eine Hörigkeit in meinem Leben. Ja, also ich bin von Beruf Sozialpädagogin und habe halt immer Erklärungen gefunden, warum er so ist halt irgendwie und dass es sich bessert, wenn ich nur anders wäre. Hat er denn das jetzt akzeptiert, dass du ihn nicht mehr sehen willst am Wochenende? Oder gab es da auch noch Theater? Das hat er akzeptiert, aber ich hatte ihn auch gebeten, nicht mehr anzurufen, einfach um mir die Möglichkeit zu lassen. Hält er sich daran? Nee, das, er ruft nach wie vor an. Ich habe ihm gesagt, ich möchte einfach ohne Groll im Herzen irgendwie, also ich möchte ihn verlieren, damit ich irgendwann auch mal wieder gut an ihn denken kann, weißt du? Aber er lässt dich nicht in Ruhe. Es ist ein eigentlich durchweg schlechter Mensch, ne? So wie du ihn geschilderst. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, das so zu sehen, aber ich glaube, es ist so. So, liebe Caroline, du suchst jetzt irgendeinen netten Menschen, am liebsten eine Beziehung, einen Mann, mit dem du noch ein paar schöne Sachen erleben kannst. Genau. Und du wohnst in Kassel. Ich wohne in einem Vorort von Kassel. Nun sage ich ja immer, das hier ist keine Kontaktbörse, ja, diese Sendung. Ich weiß. Aber ich mache auch immer wieder mal gerne Ausnahmen für Leute, wo ich denke, das ist jetzt schon absolut okay. Und das will ich gerne bei dir auch machen. Das finde ich toll. Und wenn jemand so im hessischen Raum, da wo du lebst, oder in der Umgebung, sich angesprochen fühlt, du musst natürlich auch sehr vorsichtig sein, ne, mit den Menschen vielleicht, die sich jetzt an dich wenden. Ich denke schon, dass ich da unterscheiden kann. Halt, also weißt du, also ich bin ja auch nicht mehr 20. Halt, also wenn jetzt irgendwelche Menschen anrufen, die meinen, ich bin so leichte Beute, die stirbt ja doch. Aber es dürften auch Frauen sein, so als Gesprächspartnerin, als gute Freundin, das ist es auch okay. Das ist auch okay. Gut. Oder einfach auch nur so, wo ich weiß, halt, ich habe jetzt eine Freundin und geht auch ganz toll mit der, aber irgendwie, also fände ich es einfach auch schön, irgendwie eben können auch Frauen sein, aber auch sehr gern nochmal eine Beziehung vielleicht. Dann machen wir das so, wenn sich jemand angesprochen fühlt, der so in deiner Umgebung wohnt, in einem Radius vielleicht von 50 Kilometer, so mit das Auto ist, so ist das ja kein Problem. Dann geben wir das natürlich sehr gerne an dich weiter. Ja. Verbinde das auch dann mit dem Wunsch, dass vielleicht dann doch noch ein Kontakt daraus entstehen könnte. Ist sehr oft schon passiert hier in der Sendung, dass durch seinen Anruf dann Leute nochmal in tolle Freundschaften oder auch Beziehungen gekommen sind. Wenn es nur nicht so lange dauert. Ne? Also ich bin vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen ungeduldig. Das ist verständlich, ja. Also ich glaube, in der Regel wird das, etwa kommt es heute Nacht oder morgen Nacht hier bei uns an. Ja. Und dann geben wir das gerne an dich weiter. Ich warte. Ich sitze hier am Telefon und warte. Ich danke dir, Domian. Alles Gute. Tschüss. 1.37 Uhr, 35 Sekunden und wir machen eine kleine Pause. Und 20 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Und ich muss euch gleich mal passend zur Pause gerade hier einen Fax vorlesen von Hagon, 18 Jahre alt. Der schreibt, hallo Domian, es mag sich vielleicht dumm anhören, aber ich meine es ernst. Bitte sei in den Pausen nicht so hektisch. Das macht deine ruhige Art ganz kaputt. Ich finde deine Stimme sehr beruhigend und deine Show muntert mich immer auf. Mach weiter so, aber sei in der Pause nicht so hektisch. Ich war ganz irritiert, als ich das hier las. Bin ich in der Pause hektisch? Das können jetzt nur die Fernsehzuschauer beurteilen. Ich meine eigentlich nicht, aber vielleicht ja. So, Alfons aus Minden schreibt, hallo Domian, zu den Friedensdemonstrationen. Ich stimme dir voll zu, es ist ein seltsamer Mut, in Anführungszeichen, jetzt zu demonstrieren, wenn man beim Terrortod von 6.000 Menschen geschwiegen hat. Dann gibt es eine Rückmeldung zu unserem Thema zu unserem sehr ungewöhnlichen Thema letzte Woche, ich liebe eine Maschine. Ich hatte ja vor Monaten einmal einen Gesprächspartner, der eine erotische Beziehung zu seiner Heimorgel hat. Die Stammzuschauer und Zuschauerinnen und Hörer und Hörerinnen, die wissen das. Und letzte Woche hatte ich ja einen Mann, der eine ähnliche Beziehung zu einer Industriemaschine hat. Und da bekomme ich ein tolles Fax von einem sehr jungen Mann, nämlich von Matthias, der ist 15 Jahre alt. Und der schreibt, Hi Domian, ich finde, man sollte tolerant in solchen Sachen sein. Es kann doch sein, dass jemand eine Maschine genauso lieben kann wie einen Menschen. Es ist zwar etwas ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Die jungen Leute, so tolerant. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen weiter mit Jürgen. Ich würde ja eigentlich auch gerne noch ein bisschen mit euch über Verona plaudern. Gibt es denn jemanden unter euch, der sagt, die Verona hat das alles gespielt heute Abend, ganz geschickt eingefädelt, um den großen Medien-Coup zu landen, um in allen Zeitungen zu stehen, um ganz groß aufmerksam zu machen auf ihre neue Show, ihre neue Sendung am Wochenende? Gibt es solche Leute unter euch, die das so sehen? Wenn ja, ruft an und sagt mir genaueres. Jürgen, 36 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen, grüß dich, moin moin. Hallo Jürgen. Ja, dein Thema. Du wirst lachen, ich rufe gerade wegen Verona und... Das ist wirklich verrückt, ich weiß es wirklich nicht. Ich schwöre bei meiner Seele, ich weiß es nicht. Ich sehe nur immer den Namen und das Alter hier. Ich weiß nichts über eure Themen und das ist jetzt wirklich ein schöner Zufall. Ja, erstmal die Einladung jetzt dazu, wollte ich dir erstmal danken, dass es dich gibt erstmal und bitte bleib weiter so. Sei bitte aber auch konsequent in der Sache, was die Zeit angeht. Wenn man dich hier beschneidet, den Programmen, die vorher ausgestrahlt werden, das in 10 Minuten gestrichen werden, und dann sagt man dann 2 Uhr, jetzt wird der Schalter rumgelegt, dann finde ich das eigentlich nicht okay. Du machst eine klasse Sendung und das ist auch Qualität, die du hier ablieferst. Und ich darf auch als Konsument darauf bestehen, dass ich das auch voll nutzen kann. Wenn es eine Stunde geht. Aber das kannst du nicht. Das kann ich nicht entscheiden. Nee, das sind die da hinten, die 10.000, die da hinten sitzen, die müssen das dann okay, durchsetzen. Das haben wir jetzt so zur Kenntnis genommen. Ich danke dir sehr für das Kompliment. Und du willst jetzt zu Verona was sagen? Ja, du wirst lachen. Es ging wirklich in dem Telefonat um Verona und auch um den Zeter Bohlen. Ja, wie siehst du denn die ganze Art? Erstmal, hast du sie gesehen heute Abend? Zuerst habe ich natürlich den Stefan Raab mit dem Dieter Bohlen gesehen. Ja, ihr guckt auch alle Stefan Raab, ne? Ein bisschen Eindruck. Was ich sage, ich weiß nicht, ob alle gucken. Ich gucke, wenn ich kann, gucke ich. Ja, okay. Ich finde ihn natürlich sehr witzig. Du warst auch schon bei ihm in der Sendung. Ne? Ja, war ich. Ja. Gut, ich fand das ein bisschen sehr kommerziell, da wie das rüberkam. Nun, ich gucke auch ein bisschen auf Körpersprache. Mir sagt die beiden aber jetzt nicht viel, was jetzt Dieter Bohlen auch der Verona angeht. Ich muss ganz vorab sagen, ich glaube der Verona. Du glaubst auch Verona? Ich glaube der Verona. Hast du denn Verona auch gesehen vorhin? Ja, natürlich. Hast du gesehen? Anschluss daran. Ich habe gleich einen Schalter umgelegt hier, Fernbedienung, Schlagbörse da, CDF. Im Anschluss daran. Aber nochmal kurz zum Dieter Bohlen. Natürlich, wie soll ich jetzt sagen, ist schwer. So, er kam sehr ruhig rüber, so ruhig gelassen, nicht einstudiert, ne, würde ich nicht sagen. Ist schwierig. Dieter Bohlen. Aber sehr komisch ist auch, warum hat er jetzt in eine Zeitung nochmal diese Geschichte aufgewärmt vor einer Woche? Das ist ja auch, er hat den Anfang. Das kann ein Zufall, es kann natürlich ein Zufall sein, dass angesprochen ist von einem Journalisten, solche Sachen haben die natürlich gar nicht, solche Thematiken, und dass man es dann nochmal sagt. Ich finde das auch trotzdem, solche Sachen, auch zum Schluss als Konsequenz zu sagen, solche Sachen gehören nicht in die Öffentlichkeit. Egal wie man das jetzt sieht, dass die Medien jetzt damit Geschäfte machen, dass die natürlich damit Geld verdienen wollen. Ja. Du selbst in so einer Sendeanstalt drin ist jetzt, du weißt es sicherlich am ehesten, dass man damit Geschäfte macht. Ja, absolut. Und dort, wo jemand rumfängt, rumheult, sag ich mal, was hat die berüchtigte, bebilderte Zeitung heute geschrieben? Heulkollaps oder irgend sowas. Das hat auf jeden Fall Herrn Karner riesen Einschaltquoten beschert. Und morgen sicherlich auch, wenn morgen die Tabulen da sind. Ja, na klar. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich hat. Er sich herausreden wird. Er wird einfach sagen, es stimmt nicht. Und es ist einfach eine Medienkampagne, wird er sagen. Und hier sehe ich hier die Gemeinsamkeit, sehe ich hier zu meiner nun beendeten Ehe, die 97 geschieden wurde. Es war so ähnlich, nur andersrum. Aber du bist nicht Dieter Bohlen. Nein, ich stehe. Du bist eher die Verona, in der Rolle von Verona. Nein. In der Rolle stecke ich wie Dieter Bohlen. Ach, aber ich hoffe nicht, dass du deine Frau geschlagen hast. das wurde mir nahegelegt und es wurden auch blaue Flecke bei meiner Frau fotografiert, die in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgereicht wurden. Aber du warst es nicht? Ich war es nicht. Also. Und zur Scheidung konnte auch meine nun Ex-Frau das erbliche Attest nicht beibringen, ja. Also woraus hervorgeht, dass ich jetzt meine nun Ex-Frau geschlagen habe damals. Ja. Also du kennst diese Vorwürfe, die in deinem Fall nicht haltbar sind. Ja. Das ist eine Kampagne gegen dich, aber bist dennoch in dem Fall Bohlen-Feldbusch auf der Seite von Verona. Ich glaube, der Verona. Mhm. Ja, sie hat es wirklich so überzeugend erzählt und wie gesagt, ich habe gerade ja schon mal das Argument gebracht, es gibt ja ärztliche Unterlagen. Ne? Und sie hat, ich sag mal so, es gibt auch so einen Spruch, den Ross und Reiter nennen. Mhm. Sie hat ja hier mit Namen gearbeitet, sie hatte die Namen vorgebracht, mhm. einige natürlich nicht alle. Und sie hat dann auch während dieser, sagen wir, Heulerei will ich nicht sagen, während dieser Tränen da auch nochmal gesagt, dass sie das eigentlich nicht wollte, das Gespräch darauf finden. Aber was soll, es ist jetzt eh egal, hat sie noch gesagt. Und sie hat ja auch darauf, sie hat ja nicht darauf bestanden, dass das rausgeschnitten wird, das war eine Aufzeichnung, ja. sondern sogar mit der Unterbrechung, ihr Manager, glaube ich, kam dann auf die Bühne und hat sie ein bisschen getröstet. Ja, nun gut, okay, jetzt könnte ich jetzt hier wieder frech sagen, es ist vielleicht doch ein bisschen kommerziell, vielleicht doch ein bisschen wenn man das Böse sehen will, kann man es sehen. Okay, deine Meinung ist, du bist auf der Seite von Verona, vielleicht kommt heute in der Sendung, wir haben noch eine Viertelstunde ungefähr Zeit, auch noch eine andere Stimme. Danke für deinen Anruf. Okay, Jürgen. Tschüss, Jürgen. Und bitte mach weiter so. Bleib unterhalten. Tschüss. Alles klar, tschüss. Tschüss. Oh, ich habe ja gerade was gegen Nadel gesagt. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt und kriege jetzt ordentlich einen um die Ohren. Hier ist nämlich jemand, die Nadja heißt. Hallo, Domian. Du bist es aber nicht. Nein, Nein, und zwar wollte ich mit... Ja, also wenn Nadel uns jetzt zuguckt, sie kann gerne mal anrufen. Ne? Also wir würden gerne hören, was sie so zu sagen hat. Ne? Ja, das kann sie ja gerne also machen. Also Nadel, die Nummer ist 0800 5678 111. Nachdem die gestern schon eine Fürstin hier angerufen hat, ist Nadel ja nun dann eine Kleinigkeit dagegen. Ne? Ja, die müsste die Nummer eigentlich kennen, meinst du nicht? Bestimmt, ja. Ja. Aber jetzt zu dir. Ich wollte mit dir über Gewalt in der Partnerschaft sprechen. Kein schönes Thema, ein ernstes Thema. Mhm. Aber in Anlehnung an das, was wir gerade gehört haben von Verona, passt das ja auch alles zueinander. Du hast es erlebt. Ja, in 10,5 Monaten 6-mal. 10,5 Monate. Warst du mit dem Mann verheiratet? Nee. Ihr wart zusammen, habt auch zusammen gewohnt? Nee, haben wir nicht. In getrennte Wohnung, wo ich heute auch ganz froh drüber bin. Mhm. Und zwar fing es damit an, wir waren 4 Wochen zusammen, das war Silvester letztes Jahr und dann saß er dann bei mir auf dem Schoß und hat mich dann gewürgt. Wie, einfach so? Ja, aber nee, ich fragte ihn, ob wir denn noch zu meinen Eltern gehen und das wollte er nicht und ich sagte, können wir das trotzdem hingehen und irgendwie passte ihm das dann nicht. So, dass er mich dann gewürgt hat, sich dann aber noch entschuldigt, weil er eben zu viel getrunken hatte, weil ihm Silvester war. Ja, und dann hatte ich 6 Wochen Ruhe, dann habe ich auch bei ihm nicht mehr geschlafen, sondern nur noch bei mir in der Wohnung und da hat er mich nach 6 Wochen dann, nach weiteren 6 Wochen bei mir zu Hause aus dem Bett getreten. Mhm. Aus dem Bett getreten? Ja, weil wir haben uns über irgendwas unterhalten und ich wusste eben definitiv, dass ich recht habe und er ist aber ein Mensch, der nicht diskutieren kann. Achso, ihr lag beide im Bett und habt euch unterhalten und habt gestritten? Nee, wir stritten eigentlich gar nicht, wir haben einfach nur diskutiert und er wollte auf sein Recht beharren und ich wusste aber eben, dass ich recht habe. Gut, nennen wir das vielleicht auch einen kleinen Streit. Dann hat er dich getreten, aus dem Bett herausgetreten. Ja. Da war er nicht betrunken? Nein. Mhm. Aber ich meine, ich muss dazu sagen, von wegen, dass er jeden Tag trinkt. Ich muss dazu sagen, wenn er morgens noch Bier im Kühlschrank hat, das erste, was er trinkt, ist das Bier. Mhm. Dann fährt er mittags weg, holt er nochmal Bier und dann abends nochmal. Und in 3-4 Stunden oder eine Flasche Whisky in 3-4 Stunden ist bei ihm gar nichts. Mhm. Was war das Schlimmste, was er dir angetan hat? Er hat mir so aufs Auge gehauen. Er hat mir bestimmt 20 Mal aufs Auge gehauen. 20 Mal aufs Auge gehauen? Ja. Mhm. Und davon habe ich ihn dann gefragt, was denn los war, warum er das denn gemacht hat, weil ich ihm nur sagte, ich wollte gerne nach Hause gehen. Mhm. Und ich habe mich dann eben hingesetzt mit dem Oberkörper und da hat er meine Beine zwischen seine eingeklemmt und hat mir dann bestimmt 20 Mal aufs Auge gehauen. Und auf die Lippe, eben auf die ganze rechte Gesichtshälfte. Mhm. Und wie ich dann zu ihm sagte, dass ich ihm blute, dass meine Lippe aufgeplatzt ist, da hat er mich dann losgelassen. Mhm. Hat mich dann ins Badezimmer, ich bin dann eben ins Badezimmer gegangen, um ihm das Blut wegzuwischen. Mhm. Und dann schrie er mich dann an mit dem Kühlkissen in der Hand und kühl jetzt. Ich sag, weißt du was, Timo, ob ich nun eben schon mal nochmal gekriegt habe, dann fällt das auf einmal oder mehr oder weniger, kommt das auch nicht mehr drauf an. Naja, und dann wollte ich dann nach Hause gehen und dann hieß das ja nur von ihm, weißt du was, Nadja, du brauchst ja nicht nach Hause gehen, du kannst dich hier auf die Couch packen oder mit neben mir ins Bett legen, ich mache auch nichts mehr. So, das war dann eben, ja? Und ich war dann eben nur ein bisschen jähzornig. Ich sag, weißt du was, ich sag, das wäre wohl mal was, wenn du mal zu so einem Anti-Aggressionsprogramm gehst und im selben Atemzug heißt es dann zu ihm und du gehst zum Psychiater. Mhm. So, und 10,5 Monate hast du diesen Mann ertragen. Ja. In den 10,5 Monaten war das auch schon am Anfang so, dass er dich geschlagen hat? Nee, nach 4 Wochen eben, wie gesagt, da hat er mich dann gewürgt und wo er sich dann eben... Nach da war der 4 Wochen erstmal zusammen. Ja. Das waren 4 Wochen. Mhm. Silvester, ja. Mhm. Wir sind am 3. Dezember letztes Jahr zusammengekommen und dann Silvester das erste Mal. Weißt du, Nadja, ich denke mir so, wenn ich eine Frau wäre und mir würde das ein einziges Mal passieren, das würde mir auch nur ein einziges Mal passieren. Dann bist du weg, dann wäre ich weg, ja. Ja, logisch. Aber wirklich. Und das würde ich mir nicht 10 Monate oder weiß ich wie lange antun. Nö, das fragt mich auch jeder. Und ich habe jetzt 2 Anzeigen erstattet gegen ihn. Eine letzten Monat am 22.09., jetzt die zweite am 13.10. Da hat er sich dann noch entschuldigt für das Pfeilchen und zu dem er so unendlich leid und hat dann ihm versprochen und hoch und heilig und auf seine ganze Familie und es kommt ja nie wieder vor. Und aber die Anzeige läuft. Ich habe bloß den Strafantrag, wo ich denn so dämlich war, letzten Monat habe ich den dann zurückgezogen und jetzt am 13. diesen Monat habe ich die zweite Anzeige gestartet, weil er hier war und ist mein Hals gegangen und hat mich gewürgt und auf den Fußboden geschmissen. Hat mir dann nochmal einen Ersatzschlüssel von der Wohnung noch geklaut. Und also da läuft es, da läuft, juristisch läuft da was. Also 2 Anzeigen laufen gegen ihn und 1 Strafantrag. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich gegen ihn verhalten soll. Ich meine, das fühlt sich jetzt vielleicht dämlich an. Ich meine, du fragst dich jetzt bestimmt auch, was hast du da für einen am Telefon, die da immer wieder zurückrennen. Mhm. Ich mag ihn immer noch unheimlich gern. Ach, das will ich nicht, nee, das will ich nicht hören. Das ist mir zu doof. Also wenn eine Frau sowas mitgemacht hat, will ich nicht von der Frau hören. Ich mag ihn immer noch sehr gerne. Das ist doch völlig bescheuert. Ich verstehe aber auch nicht von wegen, er kann... Ich habe oft genug gesagt, Timo, wenn du Probleme hast, mein Gott, dann setz dich doch hin und red doch einfach. Sag doch einfach, was los ist. Meine Güte, nicht nochmal. Aber ich sage, da bringt doch das Saufen doch nichts. Ja, das ist ja noch was ganz anderes. Ja, du hast gerade gesagt, du magst ihn immer noch. Irgendwie. Ja, ich sag. Du magst ihn immer noch irgendwie. Ja, mag ich auch. Und, nein, ich will gar nichts mehr hören. Das finde ich bescheuert, tut mir leid. Der Beamte von der Polizei, der hat selber gesagt, wenn Gewalt in der Beziehung herrscht, sei es egal, ob die Frau zuhaut oder der Mann, dann stimmt da irgendwas nicht. Das muss aber mit der Beziehung oder mit der Person nichts zu tun haben. Selbst wenn Probleme sind, aber dann frage ich mich, wenn ein Mensch mit 28 Jahren nicht reden kann, Domian. Ach, das ist doch alles gewäscht. Muss es mit eine Beziehung besteht ja aus 2 Personen, also hat es mit den Personen zu tun. So, es läuft jetzt eine Anzeige gegen ihn, du bist zwei genau hast du gesagt, aber du bist immer noch nicht gänzlich los von ihm. Mir, weil er immer noch anruft. Und warum sagst du nicht, dass er dich nicht mehr anrufen soll? Ich lege auch einfach auf und dann schreibt er mir dann eine Mail und wir kommen dich bald mal besuchen, weil du brauchst es ja und wie ich dann letztes Mal geschrieben habe von wegen und das war wieder eine Drohung und dafür zeige ich dich nochmal an. So und dann sag und so, gut, okay, das langt jetzt auch. Und dann sagst du aber immer noch, ich mag den irgendwie. Ja, aber ich denke mal, dass er ein gewaltiges Problem hat. Es ist doch völlig egal, was der von. Du sagst immer noch, ich mag den irgendwie. Ja. Ja, also aber dann, ich meine, nein, nicht aber und nochmal jetzt 1000 Sätze. Zurückgehen würde ich nicht mehr. Ja, aber man sagt doch, Frau sagt nicht, ich mag den immer noch, wenn sowas passiert. Das verstehe ich nicht. Nein, ich mag ihn nicht mehr. Also ich habe ihn nicht mehr lieb, so wie du jetzt vielleicht denkst. Ich würde auch zu ihm nie wieder zurückgehen. Das sage ich auch definitiv. Ich sage nur einfach von wegen, dass ich der Meinung bin, dass so ein Mensch, ich meine, er hat... Okay. Ganz egal, was da passiert ist. Ich meine, er war ja nicht von Anfang an, so, er hat ja auch Liebe sein, aber dann soll er sich vielleicht mal Hilfe suchen. Das habe ich damit gemeint. Okay, dann habe ich es auch dann jetzt verstanden. Ich hoffe, dass du von ihm loskommst und dass du juristisch natürlich recht bekommst. Das wünsche ich dir von Herzen, Nadja. Dankeschön. Alles Gute. Mach weiter. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Larissa. Larissa. Larissia, nicht Larissa. Ja, hallo. Larissia, stimmt das? Larissia. Larissia. Ja. 15 Jahre alt. Genau. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, also ich habe ein kleines Problem mit meinem Freund. Ja, erzähl. Also, der ist seit letzter Woche Dienstag in Barcelona. In Barcelona? Jo. Mhm. Warum? Einfach so zum Urlaub, oder? Ja, weil im Moment sind ja Ferien. Mhm. Ja. Und sein Freund Boris heißt er. Und der wollte sich dann halt so gegen Mittag bei mir melden, dass er gut angekommen ist und bla bla bla. Dein Freund? Genau. Mhm. Und das hat er dann irgendwie nicht gemacht. Und dann abends bin ich dann mit zwei Freundinnen weggegangen. Einmal mit Nadine und mit Nina. Mhm. Und Nina hat dann irgendwann SMS gekriegt und war dann irgendwie ganz verstört und total komisch. Da habe ich sie gefragt, was ist denn los? Und meinte sie, ja, nee, ist schon gut, ist von einer Freundin von mir, Marlene heißt sie. Mhm. Das sagst du ja dann. Dann ist sie irgendwie mal weggegangen kurz. Und dann habe ich mir das Handy gleich geschnappt und direkt mal die SMS gelesen, weil ich bin ja so neugierig. Was man ja eigentlich nicht darf, Postgeheimnis und so, ein Briefgeheimnis, das ist ja auch bei der SMS. Ja, aber... Aber du hast es gemacht. Ja, natürlich. Was hast du gelesen? Ich habe dann gelesen, ja, hallo Nina, bla bla bla, ich bin gut angekommen, ich liebe dich, dein Daniel. So. Und dein Freund heißt Daniel? Ja, genau. Und der ist mit einem anderen Freund, der Boris heißt, unterwegs? Genau. Ja, dein Freund Daniel hat deiner Freundin Dingsbums... Nina eine SMS geschickt. Ich liebe dich. Genau. Und ich bin gut angekommen. Und dir hat ja nicht die SMS, dass er gut angekommen ist. Nee, mir nicht. Der hat sich gar nicht bei mir gemeldet. Oh, das ging dir aber wahrscheinlich durch Mark und Bein, ne, als du das gelesen hast. Ja, auf jeden Fall. Ich war total sauer. Und hast du Nina darauf angesprochen? Ja, klar, sofort. Und? Und sie meinte, ja, ich habe nichts mit ihm, weil ich habe sie dann halt danach gefragt. Mhm. Und, aber du hattest ja schon so eine gewisse Witterung, ne? Dass du in das Handy reingeguckt hast, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, irgendwie so ein Gefühl war ja wohl da. Stimmt. Ja, ja. Und dann bin ich dann auch direkt nach Hause, weil ich hatte keinen Bock mehr da. Der ganze Tag war ja hinüber, ne? Und dann habe ich ihn dann zu Hause angerufen, weil ich wusste, dass das die Handynummer von seinem Freund war. Und dann, von dem er die SMS geschickt hat. Mhm. Und dann habe ich ihn direkt zur Rede gestellt, was... Also du hast ihn dann in Barcelona angerufen? Ja, auf dem Handy. Auf dem Handy, mhm. Ja. Und er meinte dann nur auf die Frage, ja, was weiß ich, und hat dann aufgelegt. Und dann habe ich auch gedacht, Wie, hallo? Was weiß ich? Du hast ihm gesagt, hier, ich habe das gelesen, und der sagt, antwortet dir, was weiß ich? Ja. Was ist das denn für ein Typ? Wie ist der denn drauf? Tja. Wie alt ist der? Ach, nur ist er weg. Nur ist er weg. Mann, oh Mann. Marcel, 22. Grüße dich. Ja, hi Domian. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, wir beiden. Ja, nein. Leg los. Und zwar wollte ich dir sagen, ich hatte ja letztens schon mal mit dir gesprochen, von wegen, ich ekle mich vor mir selbst. Sag mal Stichwort, was war mit dir los? Das war wegen der Neurodermie, das wegen meinem Hals. Und dann hast du ja ganz blutig, ganz genau. Blutig aus der Hals und ja. Genau. Ich war beim Arzt gewesen. Mhm. Und ich habe jetzt auch Salben gekriegt, die auch jetzt wirklich helfen. Ach. Und das ist jetzt auch zum Teil, ich beiß mir jetzt echt die Zähne zusammen, damit ich nicht mehr kratze. Und das ist auch zum Teil jetzt abgeheilt. Also ich erinnere mich daran, dass es ein paar Wochen her, dieses Gespräch. Ja, genau. Dass es sehr dramatisch klang und dass dein ganzer Hals immer voller Blut und offenem Fleisch war, weil die Neurodermitis alles kaputt gemacht hat und du hast immer wieder dran gekratzt. Genau. Du hast aber auch erzählt, dass du schon alles Mögliche unternommen hast. Ja, und jetzt habe ich aber eine andere Salbe gekriegt. Nicht die Salben, die ich sonst immer gekriegt habe, sondern eine bessere, weil ich gesagt habe, die helfen nicht. Ich will jetzt endlich mal was haben, was wirklich hilft. Ja gut, aber das hast du doch schon ganz oft sicher gesagt hier, die helfen nicht und ich will was anderes haben. Wie kommt denn das, dass das jetzt plötzlich funktioniert? Keine Ahnung. Also die haben mir jetzt auch Salben gegeben, da bin ich ganz ehrlich, die ich vorher gar nicht kannte. Mhm, mhm. Ja, warst du denn nach unserem Gespräch nochmal bei einem anderen Arzt oder bei den Ärzten? Bei einem anderen Arzt? Ja. Ah ja. Mhm. Ja, und von daher. Und wie sieht jetzt dein Hals aus? Sind nur noch so einige Stellen nicht mehr so ganz, wie er mal war. Aber das muss doch für dich jetzt eine irrsinnige Erleichterung sein. Ist es auch. Ja, du hast dich ja, wenn ich mich recht erinnere, jahrelang damit rumgeplagt. Ne? Richtig. Weil das ist doch eine gute Nachricht. Ja. Das klang damals sehr, sehr, sehr, sehr traurig und fast schon hoffnungslos. Das war es auch. Also ganz ehrlich, also wie gesagt, das war auch sehr, sehr. Wie heißt denn diese Wundersalbe? Das ist so eine selbst angemixte Form der Apotheke. Ach sowas. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute jetzt, die ähnlich erkrankt sind, sicher nachfragen, was ist denn das und wir wollen. Ja, das sind so, so richtig angemixte von der Apotheke, die sie da selber anmixen. Ah ja, also nicht irgendwie ein Industrieprodukt, sondern ein eigenes Rezept. Nee. Schöne Rückmeldung, freue ich mich sehr und wünsche weiterhin eine gute Genesung, Marcel. Ja, und ich wollte noch sagen, also ich habe das heute auch gesehen, ganz schnell noch mit Raab und Verona und Dieter Bohlen. Ja. Und ich meine, Ich stehe auf der Seite von Dieter Bohlen. Du stehst auf der Seite von Dieter Bohlen? Aha. Ja. Also die erste Aussage heute hier in der Sendung für Dieter Bohlen. Weil ich das ihm auch ansehe, dass er sowas nicht machen würde, weil sowas würde ich gar nicht von ihm halten. Okay, also du meinst, you are my heart, you are my soul, wer sowas singt, der kann keine Frau schlagen. Genau. Ah, okay. Danke für deine Meinungsäußerung, Marcel. Tschüss. Okay. Tschüss. In der Technik war oder ist Kerstin Klinger und morgen haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt die Schockmomente. Erzählt mir von euren schlimmsten Schockmomenten aus eurem Leben. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 Uhr sind wir hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Mit der Sendung. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Sage tschüss, bis morgen.